Ihr hört den Sunday Service, das gerade eben war Musik von Son of Moon, ein Herr aus der Schweiz, der inzwischen nach Berlin gezogen ist und dort sein Debütalbum aufgenommen hat, einfach nur Son of Moon betitelt. Das Ganze als Doppel-CD mit jeweils richtig viel Musik drauf. Auf der ersten sind 14, auf der zweiten sind 22 Tracks. Ganz schön viel für ein Debütalbum. Und ja, Track gerade eben hieß My Arms Around the World Tonight. Heute in der letzten Stunde gibt es noch Musik von Sun Furman. Ich habe noch Sebastian Thier dabei, Matthew E. White, Prefab Sprout mit dem neuesten Album Red Crimson und hier kommen Islands mit Waveforms. I won't ride another wave and I won't write another word after today. No waveforms out here adrift amidst an endless sea. There's nothing to return to, you'll find me floating endlessly. Thank you. Also der Track Waveforms von einer Band namens Islands. Und als ich diese Platte gestern hörte, muss ich wirklich dreimal gucken, ob es wirklich die Band ist, die ich kenne, die Islands heißt. Aber es ist wirklich die richtige Band. Kommen aus Montreal und Kopf des Ganzen ist Nick Thorburn. 2005 gegründet und vorher hatte er eine andere Band, nämlich The Unicorns. Ganz, ganz großartiges war das damals und schade, dass die Unicorns sich aufgelöst haben. Islands damals war eigentlich gar nicht so viel schlechter, aber inzwischen diese neue Platte hier, Ski Mask, welche diese Woche erscheint, ist dann doch eine ganz andere Baustelle irgendwie, wie ein Handschuh einmal auf links gedreht, musikalisch total seicht und poppig und ohne Ecken und Kanten. Unicorns und auch Islands, die ersten Platten damals, waren doch wirklich musikalisch eine ganz, ganz andere Geschichte. Schade, dass die Band sich so verändert hat, zum leider Negativen hin. Sébastien Tellier, Künstler aus Frankreich, hat tatsächlich mal beim Eurovision Song Contest mitgemacht und das auch mit wirklich Ernsthaftigkeit dabei gewesen vor ein paar Jahren. Jetzt hat er seine neue Platte veröffentlicht, Confection heißt diese. Und ich muss ehrlich sagen, so richtig warm bin ich mit der auch nicht. Hier kommt sein Track L'amour non sans. Just see Sébastien Tellier mit dem Track L'amour naissant, der hier noch ein bisschen ausklingt. Sein neuestes Album Confection ist das schon so ein bisschen der Höhepunkt. Ansonsten gibt es dort viele Tracks drauf, die einfach nur so synthige Klimper sind, was ziemlich uninspiriert rüberkommt, zumindest für meine Ohren. Obwohl große Leute wie Tony Allen mit dabei war und Philipp Starr das Ganze abgemischt hat, aber trotzdem irgendwie... Ja, auch Robin Coderre von Phoenix war mit dabei, aber trotzdem irgendwie nicht so richtig gut geworden, das Album. Und vor allen Dingen kommt es natürlich nicht an das großartige Ritornell ran. Ein Kultklassiker von ihm, der auch schon 7 Jahre alt ist. Ebenfalls aus Frankreich kommt das Label Kitsune, hat in Paris seine Base, seine Homebase. Und da werden ja ziemlich regelmäßig Compilations veröffentlicht mit dem Titel Maison. Inzwischen gibt es Maison Nummer 15. Und von den alten Sound, von Elektro-Sound, den es auf den ersten 3, 4 Maison-Compilations noch gab, haben sie sich schon längst verabschiedet. Inzwischen sind sie beim Pop angekommen. Und von der neuesten Compilation hier, Dylan Cooper mit dem Track State of Elevation. To be a state of elevation, because the underdog is eating, cause I'm starving like I'm Marvin, yo, emaciated overdose. Y'all never know the feeling that I get whenever I see the same bitches who play Dylan come on Facebook catching feelings. I'm appealing, now they feel the sound, trying to get a feeling on my dick so she can stick around. She just think I'm different now, tatted up, braces gone, tell her bitch leave me alone. Only thing she want is for the kid to fucking take her home and lay it on the table. Hop in the range, the game is changing up, switch hitting, I'm dangerous, Michael Jackson's angel dust. Pardon me, I'm Hollywood, these lame MCs is zombie, and I'm jamming out like Molly with the bitches bonded. State of elevation, now I'm levitating. Raise stakes, it ain't too late. We got me feeling great. Floating on a cloud, it's amazing. Jimmy purple hazing, taking over nations. We motherfucking blazing. Hey, we levitating. Raise stakes, it ain't too late. We got me feeling great. Floating on a cloud, it's amazing. Jimmy purple hazing, taking over nations. We motherfucking blazing. I said our friendship, sex, and party. Now the section she was texting her best friend, cause she won next. And I'm sure she gonna get it with this modern day Mike Siever. Martin, she was Gina. Told us how you know, but it was really nice to meet you. Now it's on to the next one. Nerd a life lesson. Fuck him, but don't love him. So the next day I ain't texting. Missed calls by anonymous. Haters wanna try be us. Do do do do do. Not interested in the politics. The only thing I wanna do is body the game. Remember the name, Dylan Cooper, the Dark Knight. Brass knuckles and knife fights. Get light in Harlem shake. Coop's time to dominate. The show is on the roll. My pockets swollen up, them big bills. Always gotta stay trill. Red light, pop them off. Top spot to knock them off. Take over like hijackers. Detonation coming fast to blow. Up. We mass attacking Stevie Wonder, master blaster, killing all these state of elevation. Now I'm levitating, raise stakes, it ain't too late. We got me feeling great, floating on a cloud, it's amazing. Jimmy purple hazing, taking over nations. We motherfucking blazing. Hey, we levitating, raise stakes, it ain't too late. We got me feeling great, floating on a cloud, it's amazing. Jimmy purple hazing, taking over nations. We motherfucking blazing. Big up, it's a stick up, call the motherfucking cops, they don't pick up. I got the ammunition in a system, making hits get rich in. Bitches on my dick, man, it's sick, man. I'm living this. It's wicked a wicked bitch, lick a clitoris. I'm feeling it, hitting it, a voodoo child. Play guitar, the Hendrix style. Blood and shit, Texas Stevie Ray Vaughan, Genghis Khan and Emperor. Mac Cobra, Jamaican nigga flexing, yup. Brooklyn is the best in this. Haters who need evidence, I'm selling it all separate and building money like Tetris. Irrelevance, my detriment, body bagging perfectionist. Expressionist, then I'm going express. Niggas get left, guitar on my chest, spitting that depth. You heard that now I'm coming for heads and cutting your neck. Better speed up, you better get left. Sick of the rhymes, quirk with a crime, murder the track. I'm doing some time, living divine, sign of the times. Take over, state of elevation. Now I'm levitating, raise stakes, it ain't too late. We got me feeling great, floating on a cloud, it's amazing. Jimmy purple hazing, taking over nations. We motherfucking blazing. Hey, we levitating, raise stakes, it ain't too late. We got me feeling great, floating on a cloud, it's amazing. Jimmy purple hazing, taking over nations. We motherfucking blazing on a cloud, it's amazing. Jimmy purple hazing, taking over nations. We motherfucking the fucking blazing. Tja, das ist wieder mal großartig, ne? Ich knüge auch an, auf der neuesten Kitsune Maison Nummer 15 gibt es viel Pop zu hören. Was spiele ich hier? Dann doch irgend so ein Hip-Hop-Track. Dylan Cooper war das mit State of Elevation von der neuesten Kitsune Maison Nummer 15. Ansonsten auch, wie gesagt, viel Pop-Sachen da drauf. Zum Beispiel auch Johnny Pierce, Mitglied von The Drums aus New York mit einem Track und viele ansonsten unbekannte Tracks. Und dann noch einer daher. Mal gucken, was der dann so inhaltlich musikalisch zu bieten hat. Dinicia and Sane mit dem Track Casanova. Smoke. His mysteries are now a joke. consistent black and blue. She's tired of being sworn in two. She's tired of being sworn in two. Hidden trapdoor velvet cape. Still from death there's no escape. Words of sympathy and tact, only underlying fact. Death is a lousy disappearing act. A time we produced doves. Overlook the hat and gloves, the tired act that no one loves. There was a time we produced doves. The old magician takes the stage. With sleight of hand he'll disengage. As dignified as you'll allow, he'll take his last, his final bow. He's lost all his illusions now. As dignified as you allow, he'll take one last, one final bow. He's lost all his illusions now. Tja, wer von euch hat die Stimme erkannt hier gerade eben von dem Sänger? Wer von euch ist richtiger Pop-Experte? Es war Paddy McAloon, der Sänger von Prefab Sprout. Und kann man schon raushören, wenn man so ein bisschen die Band im Ohr hat. Prefab Sprout hat eine neue Platte veröffentlicht. Crimson Red heißt diese. Und ich muss ehrlich sagen, ich bin ein ganz alter Fan dieser Band. Hab die irgendwie Mitte der 80er kennengelernt, als es damals noch Musicbox gab. Musicbox, das war so ein Vorläufer von MTV. Also so ein, Fernsehsender, wo eigentlich nur Musikvideos rauf und runter liefen, mit damals noch echt richtig guten Sachen, die halt eher so underground waren und weniger kommerziell. Und damals lief halt immer Prefab Sprout mit einem Track, der da hieß When Love Breaks Down. Großartiger Song auf dem Album. Steve McQueen ist da drauf, auch eine ganz tolle Platte übrigens. Eine der besten, die wahrscheinlich wirklich die beste, die Prefab Sprout jemals veröffentlicht haben. Und das bin ich irgendwie zu dieser Band gekommen, habe diese Platte gekauft, habe die anderen beiden Platten gekauft, die davor und danach veröffentlicht wurden, und war wirklich ganz großer Fan. Dann ging es irgendwie ein bisschen kommerzieller mit der Band weiter, auch ein bisschen erfolgreicher vielleicht, wenn man es so erfolgreich nennen kann. Die Band hat nie richtig große Charterfolge gehabt. Und dann sind sie irgendwie, zumindest auch für mich, in der Versenkung verschwunden. Sie haben nicht mehr so viel veröffentlicht. Es wurde wirklich relativ ruhig um Prefab Sprout. Und jetzt ist Paddy McAloon zurück. Die Band eigentlich inzwischen wirklich nur noch ein Soloprojekt von ihm. Früher war sein Bruder mit dabei, Martin McAloon und diverse andere Leute. Aber die sind inzwischen nicht mehr mit von der Partie. Ja, und Crimson Red ist eine großartige Platte. Eben gerade war der Track The Old Magician zu hören. Und hier ein weiterer von ihn, und zwar Mysterious. Thank you. Mysterious, ein Track von Prefab Sprout vom neuesten Album, das da heißt Crimson Red. Kommt nicht, also großartiges Werk natürlich, kommt nicht ganz ran an die ganz alten Sachen, also nicht ganz an die Geschichten von Steve McQueen oder auch Protest Songs oder Swoon, großartige Alben, die die Band damals rausgebracht hat. Überhaupt Paddy McAloon, der Kopf dieser Band und auch jetzt inzwischen Ein-Mann-Projekt, ist einer der besten Songwriter aller Zeiten. Sagt nicht nur ich, das sagen viele andere Leute. Mich wundert, dass er nie viel mehr draus gemacht hat, nie viel als Produzent gearbeitet oder als Songwriter für andere Leute und damit dann irgendwie vielleicht ein bisschen Kasse gemacht. Er hat das irgendwie nie drauf angelegt, richtig Popstar zu sein. Dass diese Platte veröffentlicht wird, ist schon eigentlich ein kleines Wunder, wie ich finde. Er leidet seit Jahren an einer Netzhautablösung, ist glaube ich schon so halb blind und einen Tinnitus hat er auch, also einen Hörsturz seit langer, langer Zeit und ich glaube gesundheitlich ist er nicht mehr, gehört er nicht mehr zu den gesündesten, deshalb umso schöner, dass hier mit Crimson Red eine richtig gute neue Prefab Sprout Platte veröffentlicht wurde, deshalb auch Platte der Woche, das Ganze hier beim Sunday Service und hier ein weiterer Track von ihm, Billy. I let my feelings show. amazing what gets left out in the snow. I let my feelings show, I let my feelings show. Trumpets come, trumpets go. It's amazing what gets left out in the snow. I'm in love with Susan Bill, yes, sir. I'm in love with Susan Bill. Her smile is like a fairground, I'm basking in the glow. Bill, he said, sing a song of sixpence, steady as you go. Let your feelings show, let your feelings show. Trumpets come, trumpets go. Amazing what gets left out in the snow. Let your feelings show, let your feelings show. Trumpets come, trumpets go. Amazing what gets left out in the snow. Das waren Prefab Sprout mit ihrem Track Billy. Crimson Red heißt das neueste Album und sehr schönes Werk. Deshalb auch Platte der Woche beim Sunday Service dazu mir auf der Homepage unter sundayservice.de. Matthew E. White hat diesem Jahr sein Debütalbum veröffentlicht. Jetzt gibt es davon nochmal eine Special Edition, Big Inner Outer Face, mit 5 Bonus-Tracks sozusagen, mit einer extra EP dabei. Davon hier für euch der Track Signature Move von Matthew E. White. Baby, when you walk in a room like that, it's hard for me to land on my feet, a day and night. I think about you all the time. I hear studying last night, like my enemy, acting a fool, baby. I'm trying to think this through, acting a fool, honey. I'm trying to think this through. But take cover, it's a signature move, and it's slow by design. On to the next one. Knocking out all the bones. future before anyone else, but I'm afraid of the life of the mind. Who has the final say? I knock it loose if you can keep your cool. You get the fruit because it's free. But coming and going, if it's all the same, won't you stay with me? Or reaping and sowing. Oh, when you touch me tonight, babe, I shake like a tree. A tune, baby, is in the shape of electricity. It's a signature move and a slow by design. On to the next one. Knocking out all the ball. A take cover, it's a signature move and it's bound to collide. Waltz up to the next line. Burning out like the sun. Ja, diese archaischen Sounds hier, die können natürlich nur von einem stammen, und zwar von Robert Pollard aus Dayton, Ohio. Ihr kennt ihn alle als Songwriter und Sänger von Guided by Voices, aber er macht noch natürlich viel, viel mehr Musik, zum Beispiel als Teenage Guitar, eines seiner vielen Projekte, die er mal eben so aus dem Ärmel schüttelt, wo er ja gerade eben eine Platte veröffentlicht hat mit Force Fields at Home, hat er ja ganz selbst alleine aufgenommen mit seinem alten Buddy Greg Demons bei ein, zwei Tracks mit dabei als Hilfe, aber ansonsten wieder mal ein Robert Pollard Solo-Projekt. Warum man das nicht unter seinem eigenen Namen rausbringt, das bleibt sein eigenes Geheimnis. Er hat ja gerade eben auch erst eine neue Platte veröffentlicht vor ja, schon ein paar Wochen her vielleicht, aber ich habe gerade gehört, Anfang Dezember kommt die neueste Robert Pollard Solo-Platte. Ich habe noch nicht mal die erste so richtig durchgehört, die dieses Jahr erschien. Honey Locust Hunky Tonk heißt diese, davon auch für euch nochmal hier der Track Airs von Robert Pollard. Diesmal Solo und nicht als Teenage Guitars. Pollard hörten wir mit seinem Track Airs, das Ganze vom Album Honey Locust Hunky Tonk. Robert Pollard nicht nur als Teenage-Guitar macht er Musik, sondern vor allen Dingen auch natürlich mit seiner Band Guided by Voices, die dieses Jahr, ich glaube, sogar nur eine Platte rausgebracht haben, oder waren es zwei, ich habe schon fast den Überblick verloren. Das sind eigentlich schon relativ wenig, wenn man sieht, was die alles am letzten Jahr für Output hatten. Aber vielleicht haben sie sich ja für 2014 viel Neues vorgenommen, wer weiß das schon. Sun Furman sind eine Band aus den USA, die gerade eben, ich glaube, ihr Debütalbum veröffentlichen, selbst betitelt. Wir hören nochmal rein, hier kommt ihr Track Sun Sick. Maybe we can find a decent place when I'm old enough. Found love in an empty cage. Try to fix it up. I found me a hopeless case. Oh. I've resolved to love. Now I know it's just another fuck. Songsick ist dieser Track gerade eben von San Fermin, von dem ebenfalls San Fermin betitelten Album von dieser Band aus den USA. Der Sunday Service verabschiedet sich. Vielen Dank euch allen fürs Zuhören. Ich hoffe, das war es dabei. Musikalisches Hintergrund hört ihr schon den letzten Track, der hier über 10 Minuten lang geht. Simon Fisher Turner hat in den 80er Jahren Musik gemacht. Als King of Luxembourg ganz großartige Popmusik veröffentlicht. Inzwischen ist er eher introvertierter geworden mit seiner Musik und hat einen Film vertont, The Epic of Everest. Der Film, original aus dem Jahre 24, wurde, also ein Dokumentarfilm über verhängnisvolle Mount Everest-Expeditionen, wurde nochmal restauriert. Und Simon Fisher Turner hat dazu die Musik komponiert. The Epic of Everest heißt das Ganze. Die ganzen Titel der Songs tragen die großen Gipfel wie Makalu, Lhotse, Nangba Parbat, Annapurna und so weiter und so fort. Hier kommt der 12, der Song Chisha Pangma von Simon Fisher Turner. Euch allen vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss, bis zum nächsten Mal.